Ah! Meine Minna! Ach, mein Tellheim! Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, das Fräulein von Barnhelm hier zu finden. Kann Ihnen doch sogar unerwartet nicht sein. Ich soll Ihnen verzeihen, dass ich noch Ihre Minna bin? Verzeih Ihnen der Himmel, dass ich noch das Fräulein von Barnhelm bin. Gnädiges Fräulein! Herr Wirt, kommen Sie! Wir wollen die Küchenzettel machen. Lassen Sie sehen, was wir haben werden. Sie sollen haben, vor sich erst. Still! Ja, still! Wenn das Fräulein jetzt schon weiß, was sie zu Mittag speisen soll, so ist es um Ihren Appetit geschehen. Kommen Sie, das müssen Sie mir allein sagen. Ja, ja kommen Sie.